Die Massenkundgebungen der Bezirke Nord-Pyongan, Gangwon und Nord-Hamgyong dafür, den Beschluss des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas konsequent durchzusetzen und im 200-Tage-Kampf die ehrenhaften Sieger zu werden, fanden am 4. und 5. Juni jeweils statt. Daran nahmen teil die Funktionäre der regionalen Partei, Markt- und Wirtschaftsorgane, Massenorganisationen, Fabriken, Betriebe, Landwirtschaftsbetriebe, Hochschulen und weiteren, die werktätigen Jugendlichen und Studenten. Auf den Kundgebungen gab es Referate und Reden. Die Referenten und Redner appellierten an alle Funktionäre, Parteimitglieder und Werktätigen im Bezirk dazu, sich getreu dem Aufruf der Partei der Arbeit Koreas zum 200-Tage-Kampf dafür, in diesem bedeutsamen Jahr eine Bresche für die Durchsetzung der 5-Jahres-Strategie für die staatliche Wirtschaftsentwicklung zu schlagen, wie ein Mann zu erheben und Wunder und neuere Taten zu vollbringen. Dann gab es Massendemonstrationen.